Wenn sie aber etwas Böses trifft für das, was ihre Hände vorausgeschickt haben, verlieren sie sogleich die Hoffnung. Sehen Sie denn nicht, dass Allah die Versorgung großzügig gewährt, wem er will, und auch bemisst? Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die glauben. So gibt dem Verwandten sein Recht, ebenso dem Armen und dem Sohn des Weges. Das ist besser für diejenigen, die Allahs Angesicht begehren, und jene sind es, denen es wohler geht. Und was ihr an Ausgaben aufwendet, damit sie sich aus dem Besitz der Menschen vermehren, sie vermehren sich nicht bei Allah. Was ihr aber an Abgaben entrichtet im Begehren nach Allahs Angesicht, das sind diejenigen, die das Vielfache erzielen. Allah ist es, der euch erschaffen und dann versorgt hat. Hierauf lässt er euch sterben, hierauf macht er euch wieder lebendig. Gibt es unter euren Teilhabern einen, der irgendetwas von alledem tut? Preis sei ihm. Erhaben ist er über das, was sie ihm beigesellen. Unheil ist auf dem Festland und im Meer erschienen wegen dessen, was die Hände der Menschen erworben haben, damit er sie einiges von dem kosten lässt, was sie getan haben, auf das sie umkehren mögen. Sag, reist auf der Erde umher und schaut, wie das Ende derjenigen zuvor war. Die meisten von ihnen waren Götzendiener. So richte dein Gesicht aufrichtig zur richtigen Religion hin, bevor von Allah ein Tag kommt, der nicht zurückgewiesen wird. An jenem Tag werden sie sich in Gruppen spalten. Wer ungläubig ist, dessen Unglaube geht zu seinem eigenen Nachteil, und wer rechtschaffen handelt, bereitet sich selbst die Lagerstatt vor, damit er denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, aus seiner Huld vergelte. Gewiss, er liebt nicht die Ungläubigen. Und es gehört zu seinen Zeichen, dass er die Winde als Verkünder froher Botschaft voraussendet, und damit er euch etwas von seiner Barmherzigkeit kosten lässt, und damit die Schiffe auf seinen Befehl fahren, und damit ihr nach etwas von seiner Huld trachtet, und auf das ihr dankbar sein möget. Und wir haben bereits vor die Gesandte zu ihren jeweiligen Völkern gesandt. Sie kamen zu ihnen mit den klaren Beweisen. Da übten wir Vergeltung an denjenigen, die Übeltaten begingen. Und es war für uns eine Pflicht, den Gläubigen zu helfen. Allah ist es, der die Winde sendet. Und da wühlen sie die Wolken auf. Dann breitet er sie im Himmel aus, wie er will, und macht sie zu Stücken. Da siehst du den Platzregen dazwischen herauskommen. Wenn er damit von seinen Dienern, wen er will, trifft, freuen sie sich sogleich. Obwohl sie vorher, bevor er auf sie herabgesandt wurde, wahrlich ganz verzweifelt waren. Schau doch auf die Spuren von Allahs Barmherzigkeit, wie er die Erde nach ihrem Tod wieder lebendig macht. Er ist wahrlich derjenige, der auch die Toten wieder lebendig macht, und er hat zu allem die Macht. Und wenn wir einen Wind sendeten und sie dann alles gelb werden sehen, würden sie trotzdem danach fortfahren, ungläubig zu sein. Sei nicht traurig, denn du kannst nicht die Toten hören lassen, noch die Tauben den Ruf hören lassen, wenn sie den Rücken kehren. Noch kannst du die Blinden aus ihrem Irrtum heraus recht leiten. Hören lassen kannst du nur, wer an unsere Zeichen glaubt und die somit Allah ergeben sind. Allah ist es, der euch zuerst in Schwäche erschafft. Hierauf verleiht er nach der Schwäche Kraft. Hierauf verleiht er nach der Kraft Schwäche und weißes Haar. Er erschafft, was er will, und er ist der Allwissende und Allmächtige. Und am Tag, da sich die Stunde erhebt, schwören die Übeltäter, sie hätten nicht länger als eine Stunde verweilt. So pflegten sie sich von der Wahrheit abwendig machen zu lassen. Und diejenigen, denen das Wissen und Glauben gegeben worden ist, sagen: Nach Allahs Buch habt ihr bis zum Tag der Auferweckung verweilt. Das ist nun der Tag der Auferweckung, aber ihr wusstet es nicht. So wird an jenem Tag denjenigen, die Unrecht tun, ihre Entschuldigung nichts nützen, und es wird ihnen keine Gnade erwiesen. Wir haben ja den Menschen in diesem Koran allerlei Gleichnisse geprägt. Und wenn du zu ihnen mit einem Zeichen kommst, sagen ganz gewiss diejenigen, die ungläubig sind, ihr bringt nur Falsches. So versiegelt Allah die Herzen derjenigen, die nicht Bescheid wissen. So sei standhaft. Gewiss, Allahs Versprechen ist wahr. Und diejenigen, die nicht überzeugt sind, sollen dich ja nicht ins Wanken bringen.